zartes Blätterdach. Du trautest meines schönen Lieblingsbaumes ein Bild meines Lebenstraumes. Donner, Blitze, Wetterstürme mögen nimmer die Ruh den süßen Frieden entweihen und zerstören. Die